So, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vortrag. Und zwar geht es ja, wie Sie wissen, um Musik. Musik, das ja ein Thema ist, was in den letzten Jahren in den Gemeinden zu einem heißen Thema geworden ist. Und ich war ja schon öfters mal hier und wir haben darüber gesprochen und es hat sich erwiesen, dass die Zeit immer zu kurz war, so dass wir oftmals noch bis nachts gesessen haben, oben im Clubraum, um nur das Wichtigste zu sagen, was darüber zu sagen ist. Denn das Thema ist so umfangreich, dass wir es eigentlich nicht in ein paar Stunden so mit links bewältigen könnte. Das ist zu vielschichtig. Und man muss einfach das Argument, Musik sei lediglich Geschmackssache, mit den Mitteln ausräumen, die objektiven Charakter tragen. Denn es ist ja subjektiv, Geschmack. Hier geht es aber um objektive Wirkungen und die gilt es rauszuarbeiten. Aber nun, ich glaube, ich muss mir erst mal vorstellen, mein Name ist Kaul, ich war bis vor einigen Monaten Lehrbeauftragter bzw. Dozent an der Musikhochschule in Trossingen, war vorher die 25 Jahre als hauptamtlicher Kirchenmusiker tätig. Vor etwa 13 Jahren bin ich zum lebendigen Glauben gekommen. Nachdem es durch einige Tiefen ging, aber der Herr hat es so geführt und ich bin sehr dankbar. Und nun beschäftigt mich natürlich Musik von einer ganz anderen Seite her. Ich habe als Kirchenmusiker sehr viel zu tun gehabt, natürlich mit Kirchenmusiken, mit allen Stilarten, die man da so gebraucht. Also von volkstümlichen Liedern bis hin zu Oratorien und Kantaten. Habe viel mit Jugendchören zu tun gehabt, mit Kinderchören, mit Erwachsenenchören, viele Oratorien aufgeführt, Orgelkonzerte gemacht. Also praktisch die ganze Palette des kirchenmusikalischen Lebens habe ich eigentlich so mitgemacht, so von der Pike auf. Bevor ich Kirchenmusik studierte, war ich Pianist. Ich habe praktisch 3 Musikstudien hinter mir. Zunächst war ich Klavierlehrer im Konservatorium. Dann habe ich nochmal studiert als Dirigent. Ich wollte zum Theater, habe da meinen Abschluss gemacht. Da war mir das Theater ein bisschen zu glitschig. Und ich bin dann nochmal ins Studium gegangen und habe dann noch Kirchenmusik studiert. Alle Prüfungen, die es so gibt, bis zur Abprüfung. Und war dann 25 Jahre, kann man sagen, im Kirchendienst. Ich muss das ja sagen, damit nicht einer denkt, dass ich das so mit links gemacht habe oder dass ich nur irgendwie so als Musikliebhaber so geschmackliche Dinge wiedergebe. Deshalb ist es wichtig, dass man weiß, wen man vor sich hat. Das ist in allen Sachen wichtig, nicht? Wenn man irgendwo auch immer eine Predigt hört. Und Sie sollen ja prüfen. Sie sollen auch nicht alles das glauben, was ich hier sage. Sie sollen das prüfen. Ich lege auch eine Literaturliste aus zu diesem Thema, die Sie sich mit nach Hause nehmen können. Sie können das alles nachprüfen. Sie sollen nicht alles glauben, was ich sage. Sie sollen es prüfen. Nicht? Wie Paulus auch sagte, drum prüfet alles und das Gute behaltet. Das wollen wir auch tun. Und Musik muss man das ganz besonders tun. Jetzt noch zu meinem weiteren Dazukommen zu diesem Thema. Wir haben vor einigen Jahren mit einigen Brüdern zusammengesessen und haben überlegt, was kann man denn machen in puncto Musik. Immer mehr Gemeinden spalten sich. Es läuft auseinander. Es geht immer wegen Musik. Und da muss man sich überlegen, Musik ist ja eigentlich was Schönes. Ja, sogar eine Gottesgabe. Und jetzt spalten sich Gemeinden wegen Musik, laufen auseinander und da gibt's große Zwietracht. Da müssen doch Kräfte dann dahinter sein, die ungöttlich sind. Der Gott will ja nicht, dass wir auseinanderlaufen. Also muss da irgendwas dahinter sein, was, ich glaube, ich sage nicht so viel, wenn ich sage, was vom Widersacher ist, dass Gemeinden sich spalten. Nun ist es so, dass man natürlich zunächst ratlos ist, weil der eine sagt so, der andere sagt so. Und dann geht es um die christliche Rockmusik. Die einen sind pro, die anderen sind contra. Wer hat nun recht? Und man darf ja davon ausgehen, dass Leute, die jetzt christliche Rockmusik machen, dass sie das zum Lobe Gottes tun wollen und das zur Auferbauung der Gemeinde tun wollen. Ich würde niemanden abstreiten wollen, dass er diese Musik, die er eben aus der Tradition nicht geboren ist, dass er diese Musik nur zur eigenen Belustigung macht. Sondern irgendwo meinen die Leute es ja auch ehrlich und wollen damit wirklich ihre Gemeinden auferbauen. Und es gibt ja auch viele Fürsprecher dafür. Aber das Ergebnis ist dann doch immer so, dass die Leute auseinanderlaufen. Kann ja auch nicht stimmen. Ich selbst erinnere mich auch, dass ich mit einem sehr bekannten Evangelisten vom Missionswerk Heugelbach mal lange Zeit darüber gesprochen habe und er fragte mich danach, kann das dran liegen? Ich habe eine Musikgruppe gehabt, die haben jahrelang gut gespielt. Und dann haben sie plötzlich andere Stilarten hineingenommen. Und jedes Mal, wenn die vorher gespielt hatten und ich kam raus und wollte nun das Wort verkündigen, dann habe ich gemerkt, dass da irgendwie wie eine Bremse war, wie eine Wand. Ich kam mit dem Wort nicht durch. Und es war immer schwer. Und das habe ich mir ein paar Mal mit angesehen, weil das immer wieder so war. Und dann habe ich ihnen gesagt, Leute, könnt ihr nicht mal andere Sachen spielen? Die Sachen, das passt nicht, das stört. Ihr habt doch so gute Sachen gespielt, was müsst ihr denn da jetzt diesen modernen Stil unbedingt jetzt spielen? Ja, die haben das nicht eingesehen und wollten es nicht. Und ihm blieb nichts anderes über, als sich von ihnen zu trennen. Und dann ging es wieder besser. Und er fragte mich, woran kann das liegen? Und ich habe versucht, ihm das zu erklären. Ein anderer Evangelist, so wurde es mir zugetragen, evangelisiert in einer kleinen Kirchengemeinde, großer Saal. Und er versteht es, Jesus groß zu machen. Und man spürt ja dann am Schluss so einer Predigt, dass eine gewisse Betroffenheit da ist. Die Leute sich betroffen fühlen. Vom Wort getroffen. Und dann muss das natürlich musikalisch im Rahmen werden. Da ist eine Truppe, die hat da schon vielleicht wochenlang für geübt. Und die bringen dann anschließend ihr Ständchen mit Mikrofonen und Gitarren und Saxophon, was weiß ich, was sie noch hat, jedenfalls ein moderner Stil. Und meinen das sicherlich gut, haben auch brauchbare Texte und machen mit 5 oder 6 Minuten Musik die ganze Betroffenheit weg. Das wird wie weggewischt. Das wollten die doch nicht. Die wollten das bestimmt nicht. Die Texte waren ja auch gut. Aber mit der Musik ist die ganze Betroffenheit weg. Was ist denn da passiert? Da müssen doch Emotionen im Publikum induziert worden sein, die jetzt das Gefühl der Betroffenheit vom Wort weggenommen haben. Mir fällt dabei immer unwillkürliches Gleichnis ein aus Matthäus vom vierfachen Ackerfeld, nicht, wo es denn so schön heißt. Und dann kam der Arge und nahm hinweg, was da in ihren Herzen gesät war. Hier geschah das mit Musik. Jetzt muss man untersuchen, was ist da passiert? Bevor ich zu den Aussagen komme der verschiedenen Leute aus der Evangelienszene, also Evangelisten und Rockmusiker und dergleichen und Fürsprecher, auch Pastoren, die sich für diesen Stil aussprechen. Es geht ja hauptsächlich um diesen Stil, der Streit. Wir brauchen uns um andere Stilarten jetzt gar nicht zu kümmern. Ja, und ich habe nicht die Absicht, Ihnen Vorträge zu halten über die Musik von Heinrich Schütz oder von Johann Sebastian Bach oder so weiter. Die ist ja allgemein anerkannt und gebräuchlich in den Kirchen. Aber es geht jetzt einfach um diesen Stil. Und deshalb müssen wir uns da jetzt ein bisschen drauf spezialisieren. Zunächst mal ist der Stellenwert der Musik ja viel, viel höher, als viele Leute glauben. Ich lese mal vor das Vorwort zu dem Buch von Koch. Er hat ein kleines Buch geschrieben, Musik unter der Lupe, sehr zu empfehlen. Und da schreibt er im kurzen Vorwort Folgendes. Musik ist erregender als Sex. Es gibt Dinge, die den Menschen so zu erregen vermögen, dass sein Puls rast, Tränen rinnen und eine Gänsehaut wohligen Erschauerns über den Rücken läuft. An der Spitze dieser Dinge steht, falsch, nicht die Sexualität, sondern Musik. Das jedenfalls haben amerikanische Psychologen herausgefunden, die 250 Studenten, Dozenten und sonstiges Personal der Standortuniversität in Palo Alto in Kalifornien befragten. Nach der Studie über die Zeitschrift Psychologie Today in ihrer Dezemberausgabe berichtet, wurde Musik als der Haupterregungsfaktor von 96% jener Probanden genannt, die zu derartigen Gefühlsausbrüchen überhaupt in der Lage waren. Und das war nur die Hälfte der Befragten. An zweiter Stelle wurde besonders anrührende Szenen aus Filmen, Theaterstücken und Büchern genannt. An dritter Natur- und Kunstschönheiten, sexuelle Aktivitäten folgten nur mit 70% der Nennungen. Erst an sechster Stelle. Also Musik ganz vorne an, einen hohen Stellenwert. Deshalb ist es also wichtig, dass man sich mit diesem Thema befasst, gerade für unsere Gemeinden. Myriaden von Jugendlichen stehen heute unter dem Bann der Musik, schreibt er, deren Grundcharakter eine zunehmende Verweltlichung, Sexualisierung und Dämonisierung des Denkens, Fühlens und Handelns darstellt. Die entartete Musik zieht in einem Sog zum Abgrund. Das wird natürlich bestritten, nicht? Und das sagt er jetzt, aber das müssen wir jetzt beleuchten. Ja. Aber jetzt, bevor wir zu den Beispielen kommen und zu den wissenschaftlichen Fakten, ist es vielleicht wichtig, dass wir jetzt, wie ich schon sagte, mal die Personen hinterfragen. Wenn etwas von bestimmten Personen kommt und von bestimmten Personen betrieben wird, dann schaue ich mir die Personen an. Was sind das für Personen? Was haben die für Lebenshaltungen? Wie sind sie, ich sag's mal so, qualitativ in ihrer Lebenshaltung beschaffen? Denn dann kann ich schon mal Rückschlüsse ziehen auf das, was sie in Musik fabrizieren. Das ist also von daher möglich. Deshalb ist es gut, mal zur Quelle zu gehen und einfach mal zu schauen, auch die Erfahrungen, die gemacht worden sind. Andere Stimmen dazu. Der bekannte Evangelist Kemner hat darüber geschrieben: Musik ist unter allen Künsten wohl die erhabenste. Sie vermag, sie uns in den Niederungen unseres Menschseins emporzuheben, in die Gefilde der Freude. Gleicherweise kann aber gerade auch diese Kunst zu einer Gefahr pervertieren, die höllische Tiefen eröffnet. Wenn wir unter diesem Vorzeichen den evangelistischen Raum von heute überschauen, so erscheint eine Überprüfung der verschiedenen musikalischen Möglichkeiten notwendig. Noch mehr als heute war vor Jahren eine gewisse psychedelische Musik auch für die Verkündigung eine Anfechtung. Mit viel Geräusch und oft mit einer unerhörten Hektik versuchte man in gewissen musikalischen Weisen das evangelistische Vorfeld zu bestimmen. Dass junge Menschen beeinflusst wurden. Ich habe selber Evangelisationen erlebt, bei denen irgendein musikalisches Team mit einer unerhörten Geräuschkulisse hektisch auf die Jugend einhämmerte. Ich persönlich konnte die Musik nur betend ertragen und war oft in Gefahr, den Einstieg zu meiner Ansprache zu verlieren oder noch mehr in Gefahr, das Wesen der Verkündigung durch den musikalischen Eindruck zu versäumen. Wenn es auch sein mag, dass eine bestimmte Bandmusik die natürliche Sehnsuchtshoffnung des Menschen zunächst anspricht und vielleicht auch die Unmittelbarkeit im Hörvermögen weckt, so ist ebenso wichtig, die Grenze genau zu wissen und zu beachten. Sie kann zweifellos auch gefährlich werden. Ich habe nach einer Ansprache jedenfalls bei meinen Diensten diese Musik immer verboten, weil es sich gezeigt hat, dass sie fast immer den Anruf zur Seelsorge verschließt. Mir wurde von jungen Menschen bezeugt, dass sie unter dem Einfluss dieser Musik ihre Bekehrung aufgeschoben haben. Dann hat sie ihren Lohn dahin. Wir haben in unserem Rehabilitationszentrum die beste Korrektur durch die jungen Menschen, die durch diese Musik das Traumland suchten und eine Wüste fanden. Mir wird oft scheinen, dass diese jungen Menschen, wenn sie Genesende sind, uns mit einer unerhörten Deutlichkeit diese Gefahrengrenze ansagen können. Sie spüren sofort, wenn die Trommel vom Feind mitgeschlagen wird. Das musikalische Wort, wenn es uns anspricht, ist oft wirkungsvoller als das Gesprochene. Als wir vor Jahren einmal einen Versuch machten, eine Jugend, die dem Sog des Lasters verfallen ist, mit dieser Musik abzuholen, war es bezeichnend, dass uns ein junger Mann, der sich zu dieser Welt bekannte, den Vorwurf machte, dass wir uns in unwahrer Weise ihrer Wirklichkeit anpassen wollten. Wir mussten uns den Argumenten beugen und erkennen, welch ein scharfes Ohr die Welt um uns für Grenzdeutung unserer Glaubenswirklichkeit in musikalischer Beziehung hat. Es ist deshalb notwendig, dass wir uns bei all unseren Jugendevangelisationen genau bewusst sind, dass eine Musik, die die Vollmacht der Verkündigung hemmt oder gar aufhebt, für uns nicht tragbar ist. Soweit Kemner. Ich lese einfach jetzt Ihnen mal die Meinung von Leuten vor, die sie mit Dingen zu tun haben, ohne jetzt selbst was dazu zu sagen. Wir müssen dann selber uns unser Bild machen. Es kommen nachher noch Gegenargumente. Ja, wir wollen beide Seiten anhören. Der christliche und amerikanische Rockautor Bob Blasen, bekannt, war früher Berufsrockmusiker, ist dann zum Glauben gekommen und warnt seitdem in den Gemeinden vor Rockmusik. Bob Blasen gibt zu bedenken, wenn er sagte, das kommen seine Worte, solche Klangüberflutung mag ohne weiteres die selige Seite einer Person ergreifen, ohne dabei jedoch die tieferen, wesentlicheren Schichten ihrer Geistespersönlichkeiten zu erreichen. Manchmal ist es nicht einmal das zu große Klangvolumen, das den Worten im Wege steht. Merken wir es mal, es ist nicht nur Hardrock. Ja? Es gibt noch andere Popmusiken, die nicht diese Lautstärke haben. Ja? Und da schreibt er, es ist nicht einmal das zu große Klangvolumen, was den Worten im Wege steht. Es kann auch einfach die Struktur der Musik selbst sein. Wenn der Rhythmus bei mir mehr körperliche, sinnliche Bewegungen als Anbetung Gottes ins Herz, Geist und Sinn hervorruft, dann vollzieht sich die Kommunikation auf einer falschen Ebene. Also nicht auf der geistlichen, nicht? Meint er damit. Wolfgang Bühne hat ganz deutliche Worte mal geprägt auf einem seiner Vorträge. Da erwähnte ein treffliches Wort von Thörsang, der unter anderem auch vor den heute in etlichen evangelikalen Kreisen üblichen Power-Evangelismus warnt. Das Zitat lautet, wenn ich es richtig sehe, dann ist das Kreuz der heutig gängigen Evangelikalismus nicht mehr das Kreuz des Neuen Testaments. Es ist vielmehr ein neuer, funkelnder Schmuck auf der Brust eines selbstsicheren und fleischlichen Christentums. Das alte Kreuz schlug die Menschen tot, das neue unterhält sie. Das alte Kreuz verdammte, das neue amüsiert die Leute. Das neue bestärkt die Leute darin. Und das alte Kreuz zerstörte das Vertrauen in alles Fleischliche, das neue bestärkt die Leute darin. Das Fleisch predigt und singt vom Kreuz, lächeln und selbstbewusst. Es neigt sich vor dem Kreuz und weist in sorgsam inszenierten Veranstaltungen darauf hin. Aber es wird sich niemals vor diesem Kreuz sterben. Und es weigert sich hartnäckig, den Vorwurf des Kreuzes auf sich zu beziehen. Bekannt sind ja auch die Worte vom Evangelisten Elia Schrenk. Er ist zwar schon nicht mehr unter uns, aber er hat damals gewarnt. Hüten wir uns vor dem vielgepriesenen Rezept, wollt ihr die Welt beeinflussen, so müsst ihr selber Welt werden, mit dem ihr in einem Strom schwimmen. Dieser gewaltigen Gefahr unterliegen viele. Nie werden wir die Welt retten. Dadurch, dass wir selber Welt werden. Unsere Aufgabe liegt nicht darin, dass wir Welt werden. Denn sobald wir Welt werden, hat die Welt nichts mehr von uns. Ist das Salz dumm geworden, womit soll man es salzen? Ich muss oft den Kopf schütteln, wenn man da und dort das Reich Gottes in die Welt tragen will und es nicht weiterbringt als zum Hineindringen der Welt in das Reich Gottes. Anmerkung des Verfassers, das ist aus dem Buch Musik um jeden Preis von Heide. Was würde Ilja Schrenk sagen, wenn er heute ein christliches Gospel-Rockkonzert hineingestellt würde? Also soweit jetzt Ilja Schrenk. Andere Stimmen, wenn einer umkehrt. Ehemaliger Leiter des Jugend für Christus-Chores denkt neu über Rock- und Popmusik. Das sind Veröffentlichungen. Ja? Das Missionswerk Jugend für Christus in Deutschland e.V. ist der internationale Jews of Christ Bewegung. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, es wird zu lang. Meine Motivation fußt auf dem ehrlichen Wunsch, im Zuge der ersten Liebe nach Bekehrung und Wiedergeburt dem Herrn Jesus zu dienen. Mir leuchtete auch der Gedanke ein, dass die Botschaft in der Musiksprache der Jugend vermittelt werden sollte. leider versäumlich ist, dieses Argument für christliche Rockmusik anhand der Bibel zu prüfen. Vielmehr übernahm ich es recht unkritisch, weil es ja so gut in unser Konzept passte. Daraus ergab sich, dass ich Lieder und Methoden der internationalen christlichen Musikszene verwendete und auch meinen eigenen Stil davon stark beeinflussen ließ. Das war so ein Profi, ne? Ausgerechnet beim eigentlichen Anliegen, dem Rettungsangebot für verlorene Menschen durch den Kreuzestod Jesu, stieß ich an Grenzen. Passt das überhaupt zur Konzertatmosphäre? Stimmt die rockige Musik damit überein? Wie erschrocken und abgestoßen ich gewesen war, als ich zum ersten Mal eine Beatles-Platte gehört hatte. Dieser Eindruck war im Laufe der Zeit verblasst, dass ich mich an den Sound ähnlicher Musik gewöhnt hatte. Dass mir gar etwas fehlte, wenn ich sie nicht hörte. Dass sie mich körperlich und gefühlsmäßig gepackt hatte. Erschien mir, falls überhaupt, als Suchterscheinung bemerkt, harmlos. Denn es handelte sich ja fast durchweg um christliche Texte. Allerdings, ich habe den Inhalt nicht in jedem Fall gründlich untersucht und ich konsumierte auch einiges an weltlichem Rock. In diesen Einflüssen habe ich mich Kraft des Blutes Jesu Christi, des Auferstandenen, gelöst und Freiheit gefunden. Der Klang knackiger Bässe, vibrierender Fälle und glitzernder Höhen springt nicht mehr an. Im äußeren Erscheinungsbild passten wir uns als Chor folgerichtig der Rockkultur an. Lockere Kleidung, vielfach lockeres Benehmen und Reden. Ich möchte für das schlechte Vorbild um Vergebung bitten. Auch dafür, dass manche Kritiker von mir und von uns laut oder im Stillen als veraltet und unverständlich und so weiter abgetan wurde. Wobei es besonders am Hören auf den Rat älterer fehlte. Durch den Konflikt zwischen älteren und jüngeren bzw. fortgeschrittenen und konservativen Christen hätte ich schon frühzeitig zu ernsthaften Hinterfragen des Musikstils kommen sollen. Ebenfalls die Spannung zwischen gesungenem und gesprochenem Wort hätte mir als Warnlampe dienen können. Oft waren wir uns im Grunde zu schade, nur einen Programmmantel des Abends zu gestalten, um den anderen Verkündiger zu überlassen. Es tut mir aufrichtig leid. Ich habe damals nicht klar gesehen, wozu geistliche Musik nach der Bibel eigentlich da ist. Sie richtet sich gar nicht an die Adresse des Menschen, sondern an Gott. Ihm soll sie die Ehre geben, seine Taten loben, sich beten, an ihn wenden. Eine große Aufgabe. Das andere, nämlich direkte Evangelisierung, geschieht durch die Predigt. Rückblickend bin ich meinem Herrn sehr dankbar, dass er dafür Sorge trug, mich in Sachen Musik zurechtzubringen. Die Bibel ist auch in diesem Punkt absolute Autorität. Sie enthält eine Fülle von Aussagen zur Musik, die ich ernst nehmen will. Neben der Korrektur durch Gottes Wort führe ich meine Neuorientierung auf viel Gebet für mich zurück. Außerdem bin ich froh über die klare Stellungnahme einiger Brüder. Und die nennt er hier dann noch, Neithardt und Martin Heide. Das ist das Buch, was ich eben vorgelesen habe, aus Heide. Er hat ein Buch geschrieben, sehr zu empfehlen. Über geistliche Musik. Musik um jeden Preis, so heißt es ja. Durch ihre Vorträge, Walter Kohli hat auch ein Buch geschrieben, ich lege die Bücher nachher mal aus, ich habe einige mit, durch sein Buch Rockmusik und christliche Lebenshaltung. Von Helmut Bauer, durch seine seelsorgliche Sicht, haben mir weitergeholfen. Durch Gottes Gnade, dafür möchte ich erfahren, möchte ich ihn ehren, was das ganze Leben und auch Musik betrifft und möchte Menschen auf das Heilige, alleinige Heil Jesus Christus hinweisen. Dazu reichen gute Motive nicht aus, deshalb will ich mich an Gottes Wort binden und erlebe etwa nach Römer 12, 1 und 2, die Freude und die Frucht der Buße. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringet als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene. Das ist von Dietrich Georg. Ich kann den Namen ruhig nennen, das ist ja veröffentlicht worden. Ich lese absichtlich die Sache mal vor, dass wir auch mal andere Meinungen hören. Jugend einer Mission, schreibt jemand hier. Es ist bekannt, dass Jugend bei einer Mission sehr viel Popmusik auch macht, ja. Und dass diese Richtung dort sehr im Gebrauch ist. Und er schreibt unter anderem, nach dieser Zeit gab es einen Einsatz, bei dem Evangelisation und sozialer Dienst gekoppelt miteinander ausgeführt werden. Wir gingen für 5 Wochen nach Los Angeles. Der Stil im evangelistischen Einsatz wiederholt sich ständig. Sie versuchen insbesondere mit Pantomime und Tanz, untermalt mit Rockmusik, zu evangelisieren. Sogenannte christliche Rockkonzerte, die heutzutage veranstaltet werden, stehen zum Teil unter der Schirmherrschaft von Jean-Bé M. Ich kenne ihn nicht, hat selber eine Reihe von Plattenalben herausgebracht. Sie reichen von Anbetungsmusik à la Price, ich habe sowas mit, bis zu handfester Rockmusik. Er brachte mich mit der christlichen Rockmusik sehr stark in Berührung. Ebenso bildete sie eine Gruppe mit Kindern verschiedenen Alters und sogenannter King Kids. Die haben also einige Platten gemacht, ja, aus CDs, die evangelisieren, durch die Lande ziehen. Diese Kinder tanzen zur Musik auf der Bühne und sollen von ihren Glaubenserfahrungen berichten. Während dieser Zeit in Amerika lernte ich führende Leute dieser charismatischen Jugendmission wie L. Cunningham und F. McClung und andere kennen. Auf diese Weise erlebte ich viel, doch mein Inneres blieb leer. Jetzt schreibt er bei, ihre Gemeinschaft, was sie wollen, und dann, ich kann das erst wohl, es wird zu lang, über den Irrtum, den sie haben. Er meint also, die charismatische Erneuerung kann dem Weltkirchenrat helfen, sein Ziel, Einheit des Volkes Gottes und die Einheit aller Menschen auf Erden, Erneuerung der Kirche und Gesellschaft, zu beschleunigen. Anschließend erkannte ich nach und nach weitere wichtige Zusammenhänge. Erstens, Verkündigung durch Rockmusik, Tanz und so weiter, nicht biblisch. Eine gesungene oder vorgetanzte Botschaft entspricht nicht dem Geist des Menschen, sondern vor allem seiner Seele, sein Gefühl und Empfinden an. Da aber der Geist des Menschen getroffen und lebendig gemacht werden soll, ist alleine die Verkündigung durch die Predigt des Wortes voll wirksam. Dies wird im Römerbrief voll ausgedrückt. So kommt der Glaube aus der Predigt, heißt es da, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Jesus Christus hat seine Botschaft auch nicht singend und tanzend vorgeführt, indem er die Menschen lehrte, also zu ihnen sprach in dieser Art. Schlussendlich landet mein Gefühl in der Abhängigkeit, sagt er, von teuflischen Mächten. Erst als ich mich bewusst von allem distanziert hatte, brach der Hunger nach Gottes Wort und echtem Gebet auf. Jesus Christus legte dann allein durch sein Wort das fehlende Fundament. Also der hat sich völlig abgewandt. Man mag dazu stehen, wie man will. Das ist ein Zeugnis, das ist veröffentlicht worden beim IABC. Es geht dann noch weiter. Ein Gläubiger schreibt an einen gläubigen Bruder, der eine Seelsorge hatte. Ich komme zwar aus einem gläubigen Elternhaus, aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich bewusst gegen Christus gestellt und ein Leben abhängig von Gott und der Welt und Sünde gelebt. In Alkohol, Sex, Tabletten, Drogen und in der Rockmusik. Besonders Rockmusik mit okkultem Hintergrund suchte ich die Erfüllung meiner Sehnsüchte. Diese Musik stimulierte mich und machte mich abhängig im Denken, Empfinden und Handeln. Sie gewann eine solche Macht über mich, dass ich bei bestimmten Gruppen in Trance fiel. Ich wurde dadurch so heruntergezogen, dass ich völlig unter dem Einfluss Satans geriet, zu ihm betete und ihn herausforderte. Jedoch konnte ich Gott nicht vergessen und aus meinem Gedanken ausschalten. Sicher ist das auf die Gebete meiner Eltern und der Gläubigen zurückzuführen. Besonders auf den Horrortrips wurde der Kampf Gott-Satan deutlich. Diese Auseinandersetzung konnte ich mich nicht mehr entziehen. Die Ängste und Depressionen trieben mich letzten Endes zum Kreuz und ich durfte mit 19 Jahren die Befreiung durch das Blut Jesu erfahren. Ich bekam neues Leben, Leben aus Gott. Mein Leben wurde nun völlig anders. Mein Aussehen und Handeln wurde durch Gottes Wirken verändert. Gott zeigte mir, dass ich die Schallplatten, die mich beeinflusst hatten, vernichten musste. Meine Gebundenheit an Drogen, Nikotin und so weiter wurde gelöst. Ich war frei. Erweckungslieder traten jetzt an die Stelle der Rockmusik. Doch nach einigen Monaten trat eine Wende ein. Ich zog wieder in die alte Umgebung, zunächst mit dem Wunsch, dort ein Zeugnis zu sein. Aber Satan kannte meine schwache Stelle und erreichte, dass mein geistliches Leben schwächer wurde und ich begann, Kompromisse zu schließen, die mich jedoch sehr unglücklich und kraftlos machten. In den darauffolgenden Anfechtungen schaute ich nicht auf den Herrn, sondern auf mich selber. Mein geistliches Leben glich einer Fieberkurve. Unbeständigkeit und Anpassung an die Welt in einigen Bereichen war die Folge. Kurz nach meiner Bekehrung stellte ich auf dem sogenannten Jesus-Festival fest, dass es auch so etwas wie die christliche Rockmusik gibt, die mich stark verunsicherte. Ich konnte mich nicht in dieser Atmosphäre aufhalten, ohne die Gründe zu kennen. Ich schob das damals auf meinen nervlichen Zustand. Jetzt, nachdem die Krise und mein Glaubensleben eingetreten war, kam ich irgendwie an die Musikzeitschrift GoKo, die mich über den Stand der christlichen Popmusik informierte. Es gibt mehrere Jugendzeitschriften über Popmusik, ja, die heute noch sehr viel gelesen werden. Ich abonnierte diese Zeitschrift, bekam Einblick in die christliche Musikszene und bestellte einige der angebotenen Platten. Im Laufe der Jahre bekam ich dann eine ansehnliche Sammlung von LPs verschiedenster Interpreten, die ich rasch nach meinen früheren Maßstäben aussuchte. Die Folge war, dass der Rest meines geistlichen Lebens sich nur noch auf der Gefühlsebene abspielte. Und wieder war es diese Musik, die mich nun religiös stimulierte. Ich suchte nicht in erster Linie Kraft aus dem Wort Gottes und durch das Gebet zu schöpfen, sondern legte meine Platten auf. Anstelle biblischer Nüchternheit trat fromme Gefühlsseligkeit. Manchmal glaubte ich sogar, durch diese Musik einen geistlichen Aufbruch erlebt zu haben, der jedoch in den Gefühlen versackte. Die Warnung meiner Frau, die in manchen LPs keinen Unterschied zur weltlichen Musik sah, blockte mich ab mit dem Hinweis auf den christlichen Text dieser Lieder. Der Einfluss dieser christlichen Popstars änderte nun wieder einmal mein Auftreten. Meine Haare ließ ich wachsen und die Kleidung änderte sich. Die Distanz zur Welt wurde geringer. Das Gebetsleben nahm rapide ab. Das Bibellesen funktionierte nur, wenn ich entsprechend stimuliert wurde. Auf diese Gefühlsebene meldete Satan seine Ansprüche aus vergangenen Zeiten. Depressionen und Selbstmordgedanken waren die Folgen. Geistlich zehrte ich nur von Erinnerungen an bessere Zeiten. Auch die Gemeinschaft mit den anderen Christen und das Eheleben wurden gestört. Die göttlichen Maßstäbe wurden verdrängt. Dieser Zustand hielt an, bis ich vor wenigen Wochen durch die Lektüre des Buches Geistliche Musik, das ist von Praxel Pauli, erkannte, dass mein geistlicher Untergang zum großen Teil auf die Auswirkungen dieser christlichen Popmusik zurückzuführen ist. Gott öffnete uns die Augen über unseren Zustand und wir baten ihn um Vergebung und neue Ausrichtung, was dann auch geschah. Den Rest lese ich nicht. Es geht um die Frage, wie ein junger Mensch das erlebt hat. Ja? Und wir werden das dann später betrachten, auch von der wissenschaftlichen Seite. Mir geht es einfach darum, Erfahrungen von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Richtungen hier einfach Ihnen mal zu zeigen. Und wir wollen das zunächst mal wertfrei beurteilen. Praxel Pauli schreibt in seinem Buch über geistliche Musik, was eben benannt wurde, Folgendes. Der hat also Folgendes erlebt. Im Jahre 73 befanden sich die beiden Schweizer, Joel Petré und George Mon und Arthur von Bergen, Delemont, beide Verkündiger des Wort Gottes, für einige Zeit mit einem besonderen Auftrag in Afrika, um Land und Leute besser kennenzulernen. Machten sie auch eine Rundfahrt in der Stadt Lomé in Togo und besuchten dabei eine Ausstellung von Altertümern und anderen mehr. Hören wir nun, was Evangelist Arthur von Bergen darüber berichtet. Jetzt Anführungsstriche. Der dieser Ausstellung vorstehende Chef erklärte uns, sie würden nun auch noch echt afrikanische Musik machen. Er bat die Besucher, es waren etwa 35 Europäer, die zum ersten Mal dort waren, Platz zu nehmen. Wir befanden uns in einem offenen Raum ohne Dach und es hatte dort Bretter zum Sitzen. Vor uns erblickten wir, verteilt in allen Ecken, 6 Afrikaner mit Trommeln. Als wir unsere Plätze eingenommen hatten, sagte der Chef, dass die europäische Musik allerdings nicht so sei wie die afrikanische, die wir jetzt sogleich hören würden. Damit gab er einem Trommler ein Zeichen zum Beginn. Dieser fing an zu trommeln. Irgendeinen regelmäßigen Rhythmus konnte ich nicht feststellen. Dann begann der zweite Trommler als Zeichen zum Einsatz, dann der dritte, der vierte, der fünfte und schließlich trommelten alle 6 Mann miteinander. In diesem Moment erhoben sich die aufmerksam zuhörenden Europäer, stiegen auf die Bänke, hüpften und tanzten wie wild. Auch mich zog es, mit einer unheimlichen Macht aufzustehen, und so hielt ich mich mit beiden Händen an dem Brett, auf dem ich saß. Nach einer Weile schaute ich zu meinem Freund und Bruder, Joel Petré, hinüber und sah, dass auch er sich mit beiden Händen festklammerte und sitzen blieb. Alle anderen aber tanzten und sprangen durcheinander, sogar über mich sprangen Leute hinüber. Da, ganz plötzlich gab der Chef ein Zeichen und im gleichen Moment schwiegen die Trommeln. Sogleich erwachten die tanzenden Europäer aus ihrer Ekstase, waren komplett überrascht, schämten und entschuldigten sich für ihre Dummheiten. Sie wussten gar nicht, was sie eigentlich gemacht hatten. Dann erklärte ihr Chef mit einem Lächeln, das war jetzt diese Musik, wie wir sie heute nun auch von den Europäern eingeführt und praktiziert wird. Diese Musik ist auch der Ursprung zu den amerikanischen Negro Spirituals. Und mit einem weiteren Lächeln fügt er noch hinzu, die europäischen Christen machen jetzt auch noch christliche Worte zu dieser Musik. Salomon hat ein Buch geschrieben, Gefahren in der Endzeit für die Gläubigen, wo er auch die moderne Musik, sprich Popmusik, berührt. Die in der indonesischen Erweckungsbewegung gläubig gewordenen verbrannten die Schlager, die sie noch in Wort und Bild bei sich hatten. Nun müssen wir heute gegenteilige Erscheinungen feststellen. Man übernimmt weltliche Musik für geistliche Lieder. Weshalb soll denn auch Jugend nicht Gott mit zeitgemäßen Melodien preisen? So weit, so gut. Stutzig wurde der Verfasser, als er mehrere Male auf die Vermutung oder gar Behauptung stieß, dass Jazz, Beat, Negro Spirituals und andere Moderichtungen der Musik ihre Wurzel im dunkelsten Heidentum hätten. Gerade bei der Abfassung dieser Arbeit las er den Satz, der Einfluss des Spiritismus auf unsere Schlager, den Modespuck und die Mode selbst ist offensichtlich. Und ein Musikkenner schreibt, der Jazz ist eine Bewegungsmusik, die auf Erregung, Besessenheit und Ekstase gerichtet ist. Haben wir ein Recht anzunehmen, dass in Kirchen, Kapellen und Gemeinschaftshäusern diese Musik etwas anderes zu bewirken vermag, als die gleichen Erscheinungen, nur mit einem christlichen Vorzeichen? Also fromme Erregung, fremdgeistige Besessenheit und religiöse Ekstase? Ja, ich will das nicht alles lesen, es wird dann zu viel. Bedenklich stimmte nicht, wenn Befragte eines christlichen Beatkonzertes klar sagten, dass die Rhythmen auf sie eine ungleich größere Wirkung als das gehörte Wort gehabt hätten und auch mehr und nachhaltiger nachwirkten. Das leuchtet auch sofort ein, denn jede Musik spricht den ganzen Menschen an. Der Text den Geist, die Melodie die Seele und der Rhythmus den Körper. Bei der Musik, auch bei schlichtestem Lied, hat nun einmal das Seelische im Verhältnis zum Geistlichen das Übergewicht. Es kann gar nicht anders sein, als dass durch hart rhythmische Musik der körperliche Bereich am stärksten angesprochen wird. Sie entspricht ganz den sechs betonten Tendenzen unserer Zeit, deshalb ist sie auch so beliebt. Hellhörig sollten uns Bekenntnisse von Rauschgift freigewordener machen, dass sie durch manche neue Musik an ihre früheren Zustände erinnert wurden. Die Ekstase, völliges Gegenteil von der zum Christen in 1. Petrus 5,8 gebotenen Nüchternheit, ist ein beliebtes Einfallstor für alle möglichen unkontrollierbaren Einflüsse bis hin zum Okkulten. Deshalb ruft die Bibel immer wieder zur Stille auf und er führt das noch ein bisschen aus. Ich will das nicht alles lesen, dann wird das doch zu viel. Weil man meint, nur dann eine Zukunft zu haben, wenn man die Jugend hat, ist man zu vielen Zugeständnissen bereit. Aber es ist umgekehrt. Nur mit Jesus haben wir die Zukunft. Und nur die aus dem Geist der göttlichen Liebe entspringende Rücksicht zusammen mit biblischer Zucht deutend für die Jugend eine echte Hilfe. Auf keinen Fall dürfen wir übersehen, dass das, was die Jugend will, nicht immer schon das Richtige ist. Grundsätzlich muss aber festgehalten werden, dass Geschmack und Empfinden des natürlichen Menschen verdorben sind. Heute mehr denn je, durch die Einflüsse der gegenwärtigen Umwelt, die sich in einer Ständigkeit zunehmenden Dämonisierung befindet. Deshalb können wir überhaupt gar nicht erwarten, dass ein Jungbekehrter gleich weiß, was sich gehört. Er muss es zuerst nach und nach lernen. Auch können die Nachwirkungen des bisherigen Lebens, fern von Gott, erst im Laufe der Zeit überwunden werden, bis auch Geschmack und Empfinden gesunden. Dieser Prozess aber wird unterbunden, wenn man in den gleichen Melodien etc. weitermacht und damit praktisch unter dem gleichen Geist bleibt. Mit der Folge davon ist, dass heute so verbreitete Mischwesen, man ist zwar gläubig, aber doch nicht biblisch, klar, man legt Zeugnis ab, von ernster Heiligung ist nicht viel zu spüren. Kein Wunder, dass durch Evangelisationen, die Gottes Wort mit Medien, Beat, Bild und dergleichen nachhelfen, Bastarde gezeugt werden. In Bekehrungsberichten zwar von Gefühl und Visionen, aber kaum von Buße und Sünde die Rede ist. Man hat den starken Eindruck, dass es sich gar nicht um eine Konfrontation mit der Heiligkeit Gottes handelt, sondern dass man einfach mit Jesus mal probieren will. Wie, er sollte uns nicht wundern, nein, wir müssen sogar mit den Möglichkeit rechnen, dass auf diese Weide gläubig gewordene einmal die größten Feinde wahrer Nachfolger Jesu sein werden, die zu keinem Kompromiss mit dem Zeitgeist bereit sind. Popchristen haben unter Umgehung des Kreuzes in perfekter Weise einen Weg gefunden, um ein Anrecht auf alle weltlichen Freuden mit zusätzlich einer Garantie für ewiges Leben zu verbinden, so dass persönlicher Frieden und Bequemlichkeit für immer gesichert sind. Welch ein Unterschied bestand doch zwischen den begleitenden Rolle der Musik in Israel und der mit ihrer Lautstärken auf orgiastische Berauschung abzielenden bei den Mysterienkulten der Nachbarvölker. Da gab es sowas nämlich auch schon. In der Popszene passt dagegen alles gut zusammen. Geschminkt, in hautengen Hosen, trotz der zur Schau getragene Bescheidenheit, starrhaft wirkend, kein Unterschied zur Welt, wie in Römer 12, 2 gefordert. Nun, nicht ernst genug genommen wird die 1. Korinther 3 Stelle, 11 bis 15, bezeugt die Möglichkeit, dass man auf dem wahren Grunde falsch bauen kann. Auf dem wahren Grund Christus falsch bauen kann. Es sollte selbstverständlich sein, dass der äußere Rahmen der christlichen Zusammenkünfte im Geist des Evangeliums entspricht. Es gibt eine Form von Häresie und Schwärmerei, die nicht unbedingt im Bereich der falschen Lehre liegen muss. Soweit die Ausführung von Salomon. Ich sage da jetzt noch nichts dazu. Wir hören uns das erstmal an, was die Leute alle so sagen, um jetzt das mal gegeneinander zu hören. Übrigens Spurgeon, der berühmte Prediger, er wird ja auch der König der Prediger genannt, hat sich über diese Geschichten auch damals schon ausgelassen. Er hat ein hübsches Buch geschrieben, Ratschläge für Prediger heißt es, glaube ich. Ja, Spurgeon, Ratschläge für Prediger, wo er also sehr viele Anweisungen gibt, die auch dieses Gebiet berühren. Damals gab es natürlich noch nicht diesen Musikstil. Man weiß auch, dass er Musik gar nicht so liebte, aus dem Grunde, weil er wohl gewusst haben muss, dass eben durch Musik oftmals sehr vom Wort abgelenkt wird. Ja. Das muss nicht immer so sein, aber es kommt auf die Musik an. Brüder, wir haben uns sehr getäuscht, nicht wahr, in einigen unserer Bekehrten. Wir werden uns immer täuschen, soweit sie unsere Bekehrten sind. Wir werden uns über sie freuen, wenn sie sich als Werk Gottes erweisen, wenn die Macht der Gnade in ihnen wirkt, dann wird es herrlich sein. Denn die Gnade bringt Herrlichkeit. Aber bloße Redekunst wird auf die Länge nur falschen Schein und Schande erzeugen. Wenn wir predigen und uns auf einen sehr hübschen, blumenreichen Satz und sehr zierlicher, poetischer Ausdruck in den Sinn kommen, so wünsche ich, wir könnten zurückgehalten werden durch jene Furcht, welche wir bei dem Apostel Paulus sehen, wenn er sagt, dass er nicht mit klugen Worten predigen wollte, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Es ist die Pflicht eines Predigers des Evangeliums, ob er in Häusern oder auf der Straße predigt, sich selber zu sagen, ich könnte dieses sehr hübsch sagen. Aber dann würden Sie vielleicht darauf achten, wie ich es sage. Ich will es aber so sagen, dass Sie nur den inneren Wert der Wahrheit, die ich Sie lehre, beachten. Es ist weder die Weise, wie wir das Evangelium vortragen, noch die Art, wie wir es illustrieren, was Seelen gewinnen, sondern das Evangelium selbst tut es. Das Werk in den Händen des Heiligen Geistes. Und von diesem müssen wir die gründliche Bekehrung des Menschen erwarten. Ein Wunder muss gewirkt werden, durch welches unsere Hörer die Beute jener mächtigen Stärke werden, welche Gott in Christus gewirkt hat, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Fürstentümer und Gewalt. Darum müssen wir von uns selbst wegsehen zu dem lebendigen Gott, nicht wahr? Wir erstreben gründliche, wirkliche Bekehrung. Deshalb verlassen wir uns auf die Macht des Heiligen Geistes. Wenn es ein Wunder ist, so muss Gott es wirken. Es ist klar, es kann nicht durch unsere Schlussfolgerungen oder Überredung oder Drohung geschehen. Es kann nur vom Herrn kommen. Wissen Sie, ich habe auch schon Predigen selber gehört, das werden Sie selber gemerkt haben. Es gibt Prediger, die haben ein Charisma, ja, zu predigen, dass die Leute wie gebannt da sitzen und ihm zuhören. Ihm. Sie sind eingenommen von seiner Persönlichkeit. Aber nicht von dem, was er gesagt hat am Wort Gottes. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das hat nicht der Geist Gottes gewirkt, nicht? Das ist, bleibt auf der seelischen Ebene hängen. Das meint er hiermit, ja? Prediger, bleib bei deinen Predigten, heißt es. An dem großen Tage, wenn die Musterrolle verlesen wird von all denjenigen, die durch schöne Musik oder Kirchenschmuck und religiösen Ausstellungen und Abendveranstaltungen bekehrt wurden, werden diese sich auf den zehnten Teil von nichts belaufen. Aber es wird Gott immer gefallen, durch törichte Predigt die selig zu machen, welche daran glauben. Bleiben Sie bei Ihren Predigten. Und wenn Sie etwas außerdem tun, so lassen Sie dies nicht die Predigt in den Hintergrund drängen. Predigen Sie erstens und predigen Sie zweitens und predigen Sie drittens. Also das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, das Wort, immer das Wort. Wir werden darauf noch zurückkommen, wenn es um Musik geht. Denn nicht jede Musik dient dem Wort. Ja? Und das müssen wir im Einzelnen untersuchen, wo das der Fall ist und wo nicht und warum. Es geht jetzt einfach nur mal von erfahrenen Leuten, und das dürfen wir von Spurgeon schon sagen, auch von den anderen, zu hören, was sie darüber denken. Ja? Es geht ums Prinzip. Walter Kohli hat ein Buch geschrieben über Rockmusik und christliche Lebenshaltung. Darin schreibt er, dass Rock und Pop eine Musik ist, die bei den Zuhörern die gleiche Lebenshaltung schaffen möchte, wie sie die Kräfte der Inspiration bei den Komponisten hervorbrachten. Ist die Rockkultur mit der christlichen Lebenshaltung vereinbar? Obwohl die Aufbruchstimmung der 60er Jahre vorbei ist, sind die Folgen und Spuren der Rockkultur jenes Jahrzehnts heute noch unauslöschlich vorhanden und sie leben zum Teil in der heutigen Rockkultur weiter. Wenn wir diese neuen Merkmale und damit auch die Ereignisse von Woodstock und Altamont vor Augen haben, da hat es ein großes Rockfestival mal gegeben und hinterher gab es also eine wüste Schlägerei und ist jemand ermordet worden. Wir werden darüber noch sprechen, das sind so Auswirkungen über Rockmusik auf junge Menschen gewesen. Das war natürlich auch ein gruppendynamischer Prozess, wenn so viel zusammen sind und die richtigen Leute aufspielen, nicht, dann gibt es da kräftige Erregungen. Wenn wir uns der Auswirkungen von Rockmusik bewusst sind, dann stehen wir erstaunt, betroffen und erschrocken vor der aggressiven Gottlosigkeit, die mit der Rockwelt in Zusammenhang steht. Wer sich bisher nie mit dieser Musikwelt auseinandergesetzt hat, steht plötzlich vor einem Abgrund des Grauens. Dunkle Finsternismächte sind vor bald 20 Jahren über unsere Jugend hineingebrochen. Wir werden an die Worte des Propheten Jeremia erinnert, die den abtrünnigen Israel Gottes Botschaft verkündete, wo es dann heißt, staunet, ob solch im Himmel, und schaudert entsetzt euch sehr, spricht der Herr, denn mein Volk hat eine zwiefache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die keine Wasser haben. Jeremia 2, 12 bis 13. Wir stellen fest, dass es hier nicht nur um eine neue Musik geht, sondern dass die Vorstellung und Verhaltensweisen der Jugend entscheidend beeinflusst werden. Die Auswirkungen der Rockmusik beweisen die Gefährlichkeit der Einflüsse, denen die Jugendlichen ausgesetzt sind. Die Rockmusik ist darum das höhere und spürbare Zeichen der Lebenshaltung einer neuen Generation. Es handelt sich nicht einfach um eine neue Generation, sondern um eine neue Art von Generation. Was wir hier verwirklicht sehen, hat Paulus in wenigen Worten so beschrieben. Deshalb sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, wenn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unenthaltsam, suchtlos, dem guten Feind, treulos, leichtsinnig, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als Gott und so weiter. 2. Timotheus 3, 1 bis 4. Soweit jetzt die Ausführung von Kohli. Der Psychologe, es gibt ein Buch über einen gläubigen Psychologen, der hat also Musik und der hat über die Psychologie geschrieben. Er schreibt auch Folgendes. Umgekehrt können unsere spiritistischen Willensentscheidungen völlig vom Gefühlsleben bestimmt werden. Musik übermittelt ja Gefühle. Vor allem emotionale Menschen lassen sich bei wichtigen Entscheidungen nur allzu stark von ihren Gefühlen, ihren Sentimenten, ihrer Impulsivität leiten. Das schickt sich für einen Christen nicht. Wir sollten uns von Überlegungen leiten lassen, die von dem auf Gott und sein Gebot gerichteten Herzen ausgehen. Doch es ist sehr wichtig, ob wir unter dem Einfluss oder sogar dem Druck unserer Umgebung, Klammern Gesellschaft, Kirche, Freunde, zu unseren Willensentscheidungen kommen oder durch eigene persönliche Wahl in Abhängigkeit vom Herrn, seinem Wort und seinem Geist. Insofern unsere Willensentscheidungen mit durch unsere Umgebung bestimmt werden, ist es sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass Menschen nicht von der Umgebung motiviert werden, wie sie wirklich ist, sondern wie sie meinen, dass sie ist. Das trifft ganz besonders auf Popmusik zu. Da wird ja eine heile Welt vorgetäuscht, nicht? Hat ja was mit, auch mit Schlagermythos zu tun. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Koch hat geschrieben in einem seiner Bücher, erstmal über Bob Larsen, von dem ich vorhin schon das Zitat vorlese, sollte man vielleicht wissen, dass er als Karriere Rockmusiker war und ist dann zum Evangelisten gekommen, weil er sich bekehrt hatte. Und er ist Fachmann über Rockmusik. Er ist also Rockautor auch. Mit 13 Jahren hatte Bob schon eine eigene Kapelle. Er wurde zu einem jugendlichen Star der Rockmusiker. Die Radiostationen, die Rockmusik senden, lud ihn laufend ein. Gunst und Geld flossen dem gefeierten jungen Musiker zu. Da gab es einen plötzlichen Stopp. An einem musikfreien Abend, die ohnehin sehr selten waren, musste der junge Mann nichts mit seiner Zeit anzufangen. Eine wehmütige Stimmung, eine Art moralischer Katzenjammer, kam über ihn. In dieser Einsamkeit zog es den Unbefriedigten eine kleine Kirche. Ein Psychologe würde jetzt sagen, typische Pubertätsstimmung, die fast jeder einmal durchmacht. Es war aber mehr. Bob hat gläubige Eltern, die viel für den verlorenen Sohn baten und gebetet haben. Während des Gottesdienstes griff der Heilige Geist nach diesen jungen Menschen. Der ganze Jammer seines jungen Lebens stand ihm vor Augen. Schuld, Sünde, Unfrieden bedrängten ihn. In dieser Stunde übergab er sein Leben Jesus. Er traf radikale Entscheidungen. Seine Kapelle löste er auf. Das Instrument seiner Erfolge, die elektrische Gitarre, bekam einen Ruheplatz. Er mochte dieses Instrument nicht einmal zu geistlichen Liedern verwenden. Es kam ihm stilwidrig vor. Er wollte zunächst einmal Abstand gewinnen. Bob fragte im Gebet den Herrn, was soll ich nun tun? Sein Weg wurde klar. Die nächste Station war ein Bibelstudium. Damit kristallisierte sich sein nächster Auftrag heraus. Er wurde Jesu Zeuge, Verkündiger des Evangeliums. Da er von der Rockmusik her den Weg zu Jesus gefunden hatte, spürte er einen Auftrag an den jugendlichen Rockfans. Die Radiostationen standen ihm immer noch offen und er nutzte diese offenen Türen. Über das ganze Land hinweg sprach Bob Larsen an allen Stationen über seine Wende von der Rockmusik zu Jesus. Er machte dabei eine hochinteressante Entdeckung, die geradezu ein Symptom unserer Zeit ist. Sprach Bob Larsen in Kirchen, da wurde er angegriffen. Man sagte zu ihm, du übertreibst, man kann Rockmusik auch für das Evangelium einsetzen. Bob Larsen erklärte, nein, diese Musik hat einen Geist, der aus trüben und dunklen Quellen kommt. Sie lässt sich nicht reinigen und für den Heiligen Geist verwerten. Sprach Bob Larsen zu den Rockfans, dann fand er Zustimmung. Die sagten ihm, du bist auf der richtigen Linie, fahre sofort. Wir alle spüren etwas von der Dämonie dieser Musik. Um welche Entdeckung geht es hier? Wo die Wahrheit sein sollte, wird sie abgelehnt. Wo sie nicht erwartet wird, stimmt man sie an. Das heißt nichts Geringeres, als dass ein Rockfan dem Reiche Gottes näher ist als mancher Kirchenälteste, schreibt er. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Das ist eine Abwandlung, in Abwandlung von der Wahrheit dieses Jesus-Wortes, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als die heuchlerischen Pharisäer. So hat ein ehemaliger Rockmusiker ein Zeugnis aufgerichtet für die verlorenen Söhne und Töchter. Keiner ist für Jesus zu schlecht. Für keinen ist es zu spät. Jesu Erbarmen gilt allen, die nach ihm fragen. Ist vielleicht wichtig zu wissen, weil ich vorhin einen Ausbruch von ihm vorgelesen habe, über die Rockmusik, der also wirklich zutreffend ist, dass man weiß, den Hintergrund, den Werdegang dieses Mannes. Nun ja, musikalischer Satanskult, Hintergründe der Rockmusik wird ja aufgeklärt in einem Blatt. Ich will das nicht alles vorlesen. Ein Gemeindeblatt schreibt Folgendes: Je lauter, desto besser. Je lauter die Musik, desto mehr wird der Hörer von ihr gefangen genommen. Die menschliche Funkanlage im Gehirn ist auf Empfang, aber nicht mehr auf Sendung eingestellt. Je intensiver die Lärmwellen auf die Menschen einwirken, je mehr wird die eigene Sendeanlage reduziert. Es steht ein Rauschzustand. Bei Versuchen hat man festgestellt, dass Musik über Kopfhörer in der Lautstärke weit über das normale Maß hinaus verstärkt, Schmerzen wesentlich vermindern, zum Beispiel Zahnbehandlung. Dies bestätigt, dass gewisse Nervenzentren fast wie gelähmt werden. Es dürfte einleuchten, dass dies einem gefährlichen, unsichtbaren Lenksystem gleichkommt, welches auf die Vertotalisierung des Menschen hinausläuft. Christen dürfen sich auf keinen Fall von solchen Dingen gefangen nehmen lassen. Nach den Worten eines großen Denkers soll die Musik die beste Kupplerin mit der Geisterwelt sein, wird hier geschrieben. Wir werden das noch untersuchen. Das ist ja schlimm, wie heute die Schüler in den Schulen rumlaufen mit diesen Walkman, diese Dinger, und haben sie die Kopfhörer drin, laufen so rum. Ich sage mal, das ist die akustische Babyflasche der Jugendlichen heute. Nicht? Weil diese Musik schafft regressive Zustände, ein Zustand in frühere Kindheitsphasen. Wir werden darüber noch sprechen. Die Psychologen haben das auch untersucht. So, das waren jetzt mal ein Ausschnitt von Leuten, die sich also über Rockmusik beschweren und meinen, das sei also jetzt ungeistlich. Man dürfe das in Gemeinden nicht tun. Und sie haben versucht, das zu begründen. Jetzt dürfen wir die andere Seite auch nicht zu kurz kommen lassen. Ich lese einige Auszüge aus solchen Argumenten vor. Da hat zum Beispiel ein gewisser Wilberg ein Buch geschrieben. Deshalb kann ich den Namen ruhig nennen. Ich nenne nicht gerne Namen. Fragen Sie mich nicht offiziell nach Namen. Wenn es eine Veröffentlichung ist, ein Buch oder sowas, darf ich es nennen. Aber ansonsten bin ich vorsichtig mit Namen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Leute jetzt hier schlecht machen will oder sie bekämpfe oder irgendetwas. Überhaupt nicht. Wir haben ja nie mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern immer nur mit dem Geist, der dahinter steht. Es gilt, objektive Prinzipien herauszustellen. Niemals gegen Personen, sondern beleuchten, was stimmt, was die Personen sagen und warum. Ja? Wir dürfen ja wissen, dass eben diese Personen, die jetzt für diesen Stil plädieren, es ja auch recht meinen. Sie meinen wirklich, dass mit diesem Stil der Gemeinde geholfen wird. Ja, es gibt ja ein markantes Beispiel in der Bibel. Denken Sie mal an Paulus, als er noch Saulus hieß. Was hat er alles gemacht? Die Christen verfolgt. Nicht wahr? Er stand dabei, wo Stephanus gesteinigt wurde, nicht wahr? Und fand das vielleicht sogar amüsant, hat sogar seine Kleider gehalten und hat dann die Christen verfolgt. Glauben Sie, der hat das auch Spaß gemacht? Der hat wirklich gedacht, Gott einen Dienst damit zu erweisen. Das war sein voller Ernst. Und dann wurde er umgepult. Und da ist ihm das klar geworden, was er tut. Vorher hat er es nicht gesehen. Und wir müssen auch gewisse Rücksichten haben, sage ich mal, mit solchen Leuten, die das auch nicht sehen. Darum gilt es jetzt objektiv zu prüfen. An der Schrift und an den Ausführungen von Musik. Und da müssen wir sehr weit ausholen. Deshalb freue ich mich, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit habe hier, um auszuholen. Wissen Sie, ich habe das früher mal, als wir die ersten Vorträge hielten in Beatenberg, in der Bibelschule, da hatten wir eine ganze Woche Zeit, ja, jeden Tag zwei Vorträge. Und da waren natürlich die ganzen Leute der Bibelschule dabei und Gäste. Und da konnte man dann mal diese ganzen wissenschaftlichen Fakten aufrollen. Und das wollte ich jetzt hier auch mal tun, damit Sie nicht denken, das ist irgendwie meine Meinung oder so. Meine Meinung ist uninteressant. Interessant ist die Wahrheit, ja, die objektive Wahrheit. Wie wirkt Musik? Ja? Und ist sie vertretbar mit dem, was wir in Gemeinden machen, ist sie in Übereinstimmung mit dem, was Gott von uns erwartet? Kann man damit Gemeinde geistig auferbauen? Darum geht es ja schließlich. Ja? Das wollen die anderen wollen es auch. Ja? Und jetzt prüfen wir, und deshalb stellen wir mal die Meinung ganz objektiv erstmal nebeneinander zu hören. Ja? Es gibt inzwischen, wie ich schon sagte, Theologen und Musiker, welche den Gebrauch von christlichen Versammlungen und Evangelisation, weltliche Rock- und Popmusik in traditionelle geistliche Musik als gleichwertig propagieren, sowohl als auch. Hört sich ganz gut an. Jeder kommt auf seine Kosten gewissermaßen. Ja? Die Freunde der traditionellen Musik und die Freunde der zeitgemäßen Musik. Jetzt möchte ich Ihnen einmal vorlesen, was es da für Behauptungen gibt. Ein Autor schreibt also unter anderem Folgendes: Alles ist euer, ist uns gesagt. Kolosser 1,16. Alles ist euer, ist uns gesagt. Auch Verstärkeranlagen, elektrische Gitarren, Schlagzeug, grundsätzlich auch jeder Rhythmus, jeder Stil, das ist die eine Feststellung. Dann schreibt er, wenn die Musik eine herrliche Gabe Gottes ist, dann ist sie es als Ganzes, in der ganzen Fülle ihrer formalen Möglichkeiten. In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Sie kennen die Stelle sicher. Und deshalb ist der Glaubende, sagt er, nicht nur zu einem ganzen Ja zu Gottes Schöpfung aufgerufen, sondern eigentlich sogar dazu verpflichtet. Verweigert er sich diesem Ja, dann fällt er zurück in Gesetzlichkeit. Laut Galater Kapitel 5, Vers 1. Und dadurch verliert er an missionarischer Stoßkraft, weil er seine gottgeschenkte Kreatürlichkeit und Kreativität mit Fleischlichkeit verwechselt und bekämpft. Er entwickelt eine Tendenz zum religiösen Neurotiker, zum profillosen Mitläufer und zum starren Verfechter vermeintlicher geistlicher Erkenntnisse. Zitat Ende. Also, das wollen wir weiter. Also, jeder Stil ist erlaubt. Es gibt noch andere Meinungen, wir hören das noch weiter. Er schreibt dann weiter, an einer anderen Stelle, für den Christen steht die Fülle der musikalischen Ausdrucksformen offen. Er braucht die Unterscheidung zwischen christlicher und weltlicher Musik nicht. Alles ordnet sich bei ihm unter das Ziel Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. So unterschrieb Bach seine Werke. Nicht nur seine Kirchenkantaten, sondern ebenso seine Kaffeekantate und andere Stücke. Formal ist zwischen den weltlichen und geistlichen Werken dieses großen Komponisten kein grundlegender Unterschied zu erkennen. Zumal Bach manche Stücke aus seinen Werken an verschiedenen Stellen verwendete, manchmal in einem kirchenmusikalischen, manchmal in einem weltlichen Werk. Wir wissen, das vom Weihnachtsoratorium, das ja ursprünglich als ein weltliches Werk geschrieben wurde. Ebenso haben andere Werke ursprünglich einen weltlichen Text gehabt. Und dann hat er die Musik auch für geistliche Texte als geeignet empfunden. Und diese Tatsache, sage ich jetzt, und diese Tatsache verwertet der Autor hier als Indiz dafür, dass man jede sogenannte weltliche Musik auch für geistliche Zwecke benutzen könne. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Angesichts solcher Tatbestände halte ich es für unmöglich, sagt er, einen Trennungsstrich zwischen geistlicher und weltlicher Musik zu ziehen. Zitat Ende. Also angesichts der Tatsache, dass Bach das auch nicht gemacht hat, diese Trennung. Also ich muss Ihnen sagen, als ich das gelesen habe, haben mir die Haare zu Berge gestanden, weil ich Bach ja kenne, ja, und verehre und so weiter. Aber das wird geschluckt, da protestiert keiner. Also Bach, denn natürlich konnte Bach seine sogenannten weltliche Musik auch für geistliche Zwecke benutzen. Warum wohl? Er war ein geistlich gesinnter Mensch und seine geistlich gesunde Grundhaltung spiegelt sich eben natürlich in allen seiner Werke wider. Weil er geistlich gepolt war. Und das ist es, das Christen immer wieder leider vermissen. In der Versammlung sind wir fromm. Und draußen, da sind wir da auch genauso fromm. Es gibt doch keinen Unterschied im gesunden Christenleben zwischen Gesinnung in der Versammlung und Gesinnung draußen in der Welt. Wer diesen Unterschied hat, der ist kein gesunder Christ. Der ist krank. Bach war eben in dieser Beziehung nicht krank. Er war gesund. Deshalb konnte er seine Musik wo auch immer benutzen. Mir gefällt es schon der Ausdruck nicht, geistliche und weltliche Musik. Dass man da so auch sprachlich Unterschiede macht. In diesem Fall trifft das ja gar nicht zu. Gibt es überhaupt geistliche Musik, muss man fragen. Ich würde es so beantworten. Es gibt Arten von Musik, die sich aufgrund ihrer Struktur und aufgrund ihres emotionalen Gehaltes paaren lassen mit geistlichen Gedanken, also sagen wir mit geistlichen Texten. Darüber sprechen wir noch im Einzelnen. Das hört sich, wenn man das so liest und er sagt, hört sich das ganz plausibel an, ja. Aber der Witz ist ja der, dass die Musik Bach, ganz egal, welche Musik man nimmt, die ist geistlich so gesund, so erfrischend und so, ja, in ihrem Urgrund, ja, wie soll ich sagen? Ich sage immer zu meinen Schülern, wenn ich Bach erkläre, das ist praktisch die Widerspiegelung einer heilen Gesellschaftsordnung. Einer heilen Gesellschaftsordnung in Musik. Jede Stimme ist individuell. Keine Stimme hebt Herr Steves hervor. Viele Stimmen, er schreibt ja bis zu 8-stimmige Werke. Und die Stimmen laufen ja alle polyphon, gegeneinander. Also nicht homophon, eine Oberstimme und die anderen begleiten. Nein, die haben alle was zu sagen. Die laufen alle ebenbürtig. Jede Stimme hat ihr eigenes Profil. Aber keine Stimme reibt sich mit der anderen. Und das Zusammenspiel aller Stimmen gibt eine wunderbare Harmonie, der sich alle Stimmen unterordnen. Trotzdem behalten sie ihre Individualität. Ja? Das Spiegelbild einer gesunden Gesellschaftsordnung. Goethe war ja bestimmt kein biblisch denkender Christ, absolut nicht. Aber selbst Goethe hat einmal gesagt, als er Bachsche Musik hörte, hoffentlich kriege ich das wörtlich zustande, er sagte, so muss es sich zugetragen haben im Busen Gottes bei der Schöpfung. Der hat das gespürt. Nun ist natürlich die Bachsche Musik nicht jedermanns Sache. Und wer diese Musik nie gehört hat und sich damit befasst hat, dem wird es vielleicht nicht berühren. Deshalb gibt es auch genug andere Musik für Gemeinden. Ich will jetzt hier nicht Bach unbedingt als das Nonplusultra für Gemeinden hinstellen. Absolut nicht. Aber die einzelnen Kriterien werden wir noch besprechen. Ein anderes Argument aus einem Buch, wo auch über den neuen Stil in Gemeinden besprochen wird und sehr befürwortet wird, also es wird aufgefordert, man wirklich mal christliche Rockmusiker einzuladen in Gemeinden und so weiter. Da schreibt also im Anhang 2, schreibt jemand über Kontrafaktoren. Wir haben ja eben das Problem, dass weltliche Musik auch zu geistlichen Zwecken benutzt werden kann. Bach hat es gemacht, weil die Musik entsprechend war. Ich kann dazu aber jetzt nicht ableiten, dass jede andere weltliche Musik, in dem Fall hier Popmusik, ist ja auch weltliche Musik, jetzt auch für geistliche Zwecke geeignet ist, weil es eben weltliche Musik ist. Ja? Und das wird aber bestritten, denn er schreibt hier Folgendes. Wir sprechen letztlich nicht über die Vereinbarkeit von Popularmusik mit christlichem Glauben, sondern von der Vereinbarkeit von Musik als solcher mit dem christlichen Glauben. Und eines sollte dabei von Anfang an klar sein. Musik selbst ist wertfrei. Wertneutralität. Ganz egal, um welchen Typ von Musik es sich dabei handelt. Ähnliche Meinung wie der Vorgänger. Sie erfährt ihre Zielrichtung einzig durch die Personen, die sie komponieren, arrangieren, Text vortragen, etc. Naja, damit widerspricht sie sich eigentlich schon wieder mit dem, was er vorher gesagt hatte. Wenn die Zielrichtung durch die Personen kommt, dann ist sie ja doch nicht wertneutral. Und damit Inhalt und Zweck festlegen. Musik ist somit immer Mittel zum Zweck. Und genau gesehen benutzen auch wir Christen die Musik. Also der Zweck heiligt die Mittel. Was meint er damit? Damit wird aber die Wirkung von Musik als solcher keinesfalls festgelegt. Wie schon Steve Miller bemerkt, er hat ein Buch darüber geschrieben, bemerkt, zeigt der aktuelle Forschungsstand zum Thema Auswirkung von Musik auf Individuen, dass ein und dieselbe Musik auf verschiedene Personen völlig unterschiedlich wirken kann. Und es spielt dabei keine Rolle, um welchen Typ von Musik es sich handelt. Was die Intensität betrifft, schon. Aber nein, bezüglich der emotionalen Richtung. Das heißt, die emotionale Richtung einer Musik ist immer gleich. Nur ob der eine davon stärker angeregt wird oder stärker betroffen als der andere, das ist unterschiedlich, das ist klar. Damit hat er recht. Aber die Richtung, die gleiche, wir werden das daran Beispielen hören. schreibt er weiter, ich nehme so Auszüge, wo er das also jetzt ausführt, dass man weltliche Dinge auch für geistliche Zwecke benutzen kann. Wieder ein Beispiel. Wie unsinnig die Annahme ist, es würden sich bei dieser Musik, er meint Choräle, um eine wahre christliche Musik handeln, will ich am folgenden Beispiel verdeutlichen. Immer wieder werden in der Diskussion die wunderschönen alten Glaubenslieder angeführt, die in ihrer Tiefe unerreichbar sind und die gerade darum die wahre Musik der Christen sein müssen. Ich möchte die Aussagekraft dieser vielen Choräle gar nicht wegdiskutieren. Ich bin aber allerdings der Meinung, zu einer umfassenden Beurteilung auch deren Entstehungsgeschichte beleuchten zu müssen. Und dabei wird eines ganz deutlich, Doppelpunkt. Die überwiegende Mehrzahl der so hoch gehaltenen Choräle sind sogenannte Parodiestücke. Überwiegende Mehrzahl stimmt übrigens nicht. Es gibt welche, aber nicht überwiegende Mehrzahl. Stücke also, die auf weltliche Vorlagen zurückgingen und damit im besten Sinne des Wortes Popularmusik waren. Das, was dem Volk gefiel, wurde adaptiert, mit neuen geistlichen Texten versehen und zum Teil rhythmisch und satztechnisch verändert. Es ist bezeichnend, dass es fast ausschließlich weltlich-geistliche Parodien gibt. Die Kirche versuchte, dem mit allen Mitteln entgegenzusteuern, verbot schließlich sogar die Parodieverfahren auf dem Tridentiner Konzil, Katholische Kirche, 1545 bis 1563. Also die Kirche hat es verboten dann, was natürlich Quatsch ist, denn er führt dann auch noch das Lied an, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier noch finde, er hat das nämlich auch geschrieben, entsinne ich mich, das Lied O Haupt voll Blut und Wunden ist so eine Parodie, wie er meint, wobei der Ausdruck Parodie nicht gut gewählt ist, man nennt das Kontrafaktur im Fachgebrauch. Parodie ist aber etwas, wenn es, ja, ich kann zum Beispiel jetzt, sagen wir, wenn ich die Nationalhymne nehme und darauf einen lustigen Text mache, nicht für eine Hochzeit, dann ist es eine Parodie, ja, zum Beispiel. Aber hier geht es ja um andere Dinge. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf diesen wesentlichen Punkt der Diskussion hinweisen. Immer wieder wird der Begriff christliche Musik gebraucht. Warum dies so ist, ist mir bis heute nicht klar. Und ich empfinde es, wie schon angedeutet, als irreführend. Und es entsteht letztlich doch jeder Ton in Gottes Ewigkeit. Jeder Ton in Gottes Ewigkeit. Erst durch uns erfährt jede Musik, jede Form der Musik Richtung und Intention. Wir sollten lernen, die Musik als gute Gabe Gottes anzunehmen, zu der sie uns gerade auch in ihrer Vielfalt geschenkt wurde. Frage von mir, wer sind wir? Er vergisst, dass wir eine gefallene Schöpfung haben, genau wie der Vorgänger vergisst, wo er sagt, alles ist euer, alles euer. Wir dürfen alles nehmen, alles ist Christus und so weiter. Alles ist für alles geschaffen, für uns. Er vergisst aber dabei, dass es, er für Bibelstellen an, aber mal wieder sehr einseitig. Offenbar existiert Epheser 2 überhaupt nicht. Dass der Fürst dieser Welt nämlich sein Wirken hat in den, wie heißt es da genau, er hat sein Wirken in den Kindern des Unglaubens, übrigens Luther. Im Grundtext steht es genau, im Grundtext steht, in den Kindern des Ungehorsams. Das trifft die Sache viel besser. Das heißt schließlich doch, dass jeder Christ, auch jeder wiedergeborene Christ, doch ungehorsam ist. Waren Sie immer gehorsam? Jeden Tag, jede Stunde der Schrift? Gibt es das? Ja. Wir können Gott sei Dank darüber Buße tun. Aber er hat sein Wirken in den Kindern des Ungehorsams. Das heißt, jeder Christ kann ungehorsam sein und kann von ihm verführt werden. In dem, wo ich ungehorsam bin, befinde ich mich im Feindesland. Bin ich nicht mehr in dem, was die Bibel sagt, in Christus. Dann bin ich nicht in Christus. Die Stellung habe ich dann verlassen. Und das bedeutet, ich bin auf einem Territorium, auf dem ich verführt werden kann. Paulus hat sogar gesagt zu den Christen damals, aus euren eigenen Reihen werden Leute aufstehen, die Gemeinde zu verführen. Er hat es noch deutlicher gesagt, so gesagt, und sie werden Wölfe sein, reißende Wölfe, aber gekleidet als Schaf, im Schafspelz. Man wird es nicht merken. Nichts Neues, unter der Sonne, würde ich sagen. Aber das sind jetzt nur so objektive Feststellungen. Uns geht es ja darum, jetzt herauszufinden, wer hat Recht und warum. Jetzt schreibt er noch über diesen Choral. Er hat als Beispiel diesen Choral angeführt. Sie kennen das ja. Dieser Passionschoral, nicht wahr? Das war ursprünglich ein Volkslied, ein Liebeslied. Das ist eine echte Kontrafaktur. Das hieß nämlich, mein Gemüt ist mir verwirrt von einer Jungfrau Zart. Und so weiter. Der junge Mann war verliebt. Ja, und hat seine Verliebtheit in diesem Lied zum Ausdruck gebracht. Ja. Das sind Emotionen einer echten Zuneigung. Ja? Das muss nicht etwas mit Erotik zu tun haben. Das ist kein Schlager. Das sind Emotionen einer echten Zuneigung. Die sind in dieser Melodie drin. Und deshalb ist das übertragbar auf ein geistiges Lied. Die Zuneigung zu Jesus nämlich. Ja? Die emotionale Richtung dieser Melodie ist übertragbar. Und jetzt kann ich daraus nicht ablehnen, ja, wenn das so war, dann kann ich ja jede andere weltliche Musik auch verwenden für geistige Lieder. Ja, da stimmt die emotionale Richtung aber nicht. Die kommen ja ganz woanders her. Da werden doch weltliche Freuden, Amüsiergehabe, Disco und dergleichen, das ist doch der Ursprung dieser Musik. Wir können noch weiter zurückgehen, ich führe da noch Beispiele vor, wo das eigentlich herkommt. Das nur mal eben zu den Kontrafunktionen, also ähnlich auch das Argument wie der Vorgänger, aber absolut an der Sache vorbei. Das stimmt nicht. Ja, und wir werden das, ich bin Ihnen da schuldig, auch das noch untersuchen anhand von Beispielen, warum das so ist.